Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Auf einem der vielen Weihnachtsmärkte im Freistaat. Neben Buden mit Baumschmuck, Krippenzubehör, Glühwein, Maronen und vielem mehr gibt's hier auch einen Stand mit Weihnachtsbäumen. Diverse Nadelbaumarten, mit oder ohne Topf, in unterschiedlichen Größen. Wie groß ist jetzt der? Wir stehen hier vor einem 1,80 Meter großen Baum. Und was muss ich jetzt für den zahlen? Den kriegen Sie für 30 Euro. Den nehme ich. Wir haben verschiedene Sorten. Korbtannen, Zirbelkiefer, Blaufichte. Und jetzt ist der gefragteste Baum die Nordmanntanne. Im Schein der Kerzen glänzen in deutschen Wohnzimmern jedes Jahr rund 29 Millionen Weihnachtsbäume. So jedenfalls beziffert es die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Die Nordmanntanne, wegen ihrer Herkunft auch Kaukasustanne genannt, macht davon mehr als drei Viertel aus, nämlich 80%. Auf der Beliebtheitsskala für Christbäume folgt die in Nordamerika heimische Blaufichte mit 13%. In der einen oder anderen guten Stube finden sich auch Nobilis-Tannen sowie andere Fichten- und Kiefernarten. Dass aber Geschenke unter einer Weißtanne liegen, ist heute selten. Obwohl diese als Königin unter unseren heimischen Nadelgehölzen gilt. In früheren Zeiten war der Christbaum übrigens immer eine Tanne, bestätigt die Münchner Biologin Dr. Michaela Binder. Die ersten Weihnachtsbäume, das waren immer Tannen. Und zwar ganz einfach aus dem Grund, eigentlich ist die Fichte in Deutschland außerhalb den Alpen und im Bayerischen Wald nicht heimisch. Und deswegen konnten die Leute natürlich auch keine Fichte als Weihnachtsbaum hernehmen. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Fichten und Tannen gehören zwar beide zur Familie der Kieferngewächse, sind immer grün und wachsen in unseren Wäldern, manchmal sogar Seite an Seite, aber sie bilden unterschiedliche Gattungen. In Mitteleuropa gibt es nur eine natürlich vorkommende Fichtenart, die gemeine Fichte, mit dem botanischen Namen Picea abies. Bevorzugt wächst sie in feuchten, kühlen Lagen, weswegen die flachwurzelnde Fichte bei uns eigentlich ein Gebirgsbaum ist. Trotzdem konnte sie zum Brotbaum der Waldwirtschaft werden, denn sie gedeiht in tieferen Lagen angebaut prächtig und ist so zum anspruchslosen, rentablen Holzlieferanten avanciert. Tannen gibt es weltweit ca. 50 verschiedene Arten, unter anderem die von Südspanien bis Marokko vorkommende Pinsapo-Tanne, die Korea-Tanne oder die nordamerikanische Purpur-Tanne. In Mitteleuropa ist die Weißtanne heimisch. Abies alba, so lautet der botanische Name der Weißtanne, ist ebenfalls ein Baum des Gebirges. Normalerweise trifft man sie in Höhenlagen bis 1300 Metern, aber im Gegensatz zur gemeinen Fichte ist die Tanne auch in tiefer gelegenen Regionen heimisch. Noch Mitte des 18. Jahrhunderts galt Abies alba hierzulande als der Nadelbaum schlechthin. Im 21. Jahrhundert zählt sie zu den seltenen Waldbäumen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie mit Luftschadstoffen erheblich schlechter zurechtkommt als die Fichte. Bekanntlich hat die Weißtanne im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts schwer unter den Schwefeldioxid-Emissionen der Fabrikschornsteine gelitten. Im Jahr 2004 wurde die Weißtanne sogar zum Baum des Jahres gewählt. Für Olaf Schmidt sehr gut nachvollziehbar. Er ist Leiter der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft in Freising, kurz LWF. Große Tannenwälder und Tanne als Mischbaumart haben wir natürlich noch im Hochgebirge, bei uns in den Bayerischen Alpen und eben in den Mittelgebirgen. Auf ihrer Rückwanderung nach der Eiszeit ist sie eben über die Mittelgebirge vorgedrungen und hat über den Bayerischen Wald, Oberpfälzer Wald, Fichtelgebirge, Frankenwald gerade noch so das thüringische Schiefergebirge erreicht. Das natürliche Vorkommen der Tanne ist auf die nördliche Hemisphäre beschränkt. Die Nordgrenze des immergrünen Nadelbaums verläuft in Deutschland, erklärt Martin Hensel aus München. Der Forstwissenschaftler ist stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz in Bayern. Die Weißtanne gehört zu den Bäumen, die hier in Deutschland ursprünglich auch heimisch waren, die im Laufe der letzten Eiszeit zurückgewichen sind, aber nie richtig verdrängt wurden. Also nachdem sich das Eis dann wieder zurückgezogen hat, es wieder wärmer wurde, gab es Einwanderungswellen, einmal aus Südfrankreich, Nordspanien und einmal aus der östlichen Richtung über Süditalien und den Balkan. Und etwa im Bereich des heutigen Franken haben sich diese beiden Rückwanderungsbewegungen der Tanne wieder getroffen, sodass wir die Tanne heute zu unseren einheimischen Nadelbäumen zählen. Der Name Weißtanne geht auf die relativ helle, weiß-silberne Rinde des Baumes zurück. Die hat Abies Alba zudem den Namen Silbertanne eingebracht. Gängig ist auch der Begriff Edeltanne. Diese Bezeichnung rührt daher, dass der Baum mit einer Höhe von bis zu 65 Metern zu den schönsten und mächtigsten Bäumen im deutschen Wald zählt. 1908 hat der Dendrologe Ludwig Klein in seinem forstbotanischen Merkbuch »Bemerkenswerte Bäume im Großherzogtum Baden« daher formuliert: Die Weiß- oder Edeltanne ist, ähnlich der Eiche unter den Laubhölzern, durch den Adel der Gestalt, wie durch das Alter und die mächtigen Dimensionen, welche einzelne besonders günstig entwickelte Exemplare erreichen, unstreitig die Königin unserer Nadelhölzer. Bereits die Römer schätzten Weißtannen aufgrund ihrer Stammlänge als Bauholz. Über weite Strecken transportierten sie das Holz in Regionen, in denen der Baum lokal nicht vorkam. So hielt man es auch noch gut 2000 Jahre später. Vom 17. bis ins 19. Jahrhundert wurden urwüchsige Tannen aus dem Franken und dem Schwarzwald nach Rotterdam geflößert. Den übergroßen Schwarzwaldtannen und dem Holzhandel mit ihren Stämmen setzt der schwäbische Dichter Wilhelm Hauff in seinem Märchen »Das kalte Herz« ein Denkmal. Kohlenmunk Peter hatte jetzt den höchsten Punkt des Tannenbühls erreicht und stand vor einer Tanne von ungeheurem Umfang, um die ein holländischer Schiffsherr an Ort und Stelle viele hundert Gulden gegeben hätte. Also die Wuchskraft der Weißtanne ist enorm. Auf geeigneten Standorten und bei guten Bedingungen, zum Beispiel im Bayerischen Wald oder auch im Schwarzwald, wachsen die Weißtannen mit 300, 400, 500 Jahren zu alten Bäumen mit riesigen Ausmaßen. Die derzeit größte Tanne Bayerns steht im Watzlighain im Nationalpark Bayerischer Wald. Man schätzt 450 Jahre alt und die ist wirklich 51 Meter hoch und 2 Meter, 2 Zentimeter in der Brusthöhe stark. Also ein enormer Baum mit Ausmaßen, die man sonst auch nur aus amerikanischen Wäldern kennt. Also heute gibt es im Schwarzwald auch noch Tannen mit 1,80 Meter Durchmesser, aber auch solche riesigen Tannen gab es auch im Frankenwald oder im Thüringer Wald noch bis ins 19. Jahrhundert. Das heißt, die ist keine kurzlebige Baumart, sondern wirklich eine Klimaxbaumart. Alles in allem sieht Olaf Schmidt in der Tanne einen ausgesprochenen Charakterbaum. Das schützt Abies Alba jedoch nicht davor, verwechselt zu werden, und zwar mit der wesentlich weiter verbreiteten Fichte. Die gehört ebenfalls zur Familie der Kieferngewächse. Wegen ihrer rötlichen Borke wird die Fichte sogar manchmal Rottanne genannt. Tanne und Fichte muss man genauer hinschauen. Junge Tannen wachsen genauso pyramidal wie junge Fichten und eigentlich haben auch alte Tannen durchaus einen pyramidalen Kronenaufbau, gesunde alte Tannen. Tannennadel ist meistens etwas breiter und das beste Merkmal, um die Tannen von den Fichten zu unterscheiden, ist, wenn man eine Nadel wegnimmt von der Rinde, bleibt immer eine kreisrunde Narbe auf der Rinde zurück, während wenn man eine Fichtennadel versucht wegzureißen, bleibt immer ein Stück von der Rinde an der Nadel hängen. Über einen weiteren Unterschied im Nadelkleid beider Bäume reimt der Volksmund: Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Im Gegensatz zu den spitzigen, moosgrünen Fichtennadeln fühlen sich die bläulich-grünen Tannennadeln weich an. Und, so erklärt die Münchner Biologin Dr. Michaela Binder, die Tannen haben auf der Rückseite 2 weiße Streifen, 2 Wachsstreifen auf jeder Nadel drauf. Und Fichte, die sind rundum grün und haben keine weißen Streifen. Am deutlichsten unterscheiden sich Fichte und Tanne an ihren Zapfen. Bei der Fichte hängen sie an den Zweigen, die Tanne dagegen bildet nur im Wipfelbereich Zapfen aus und die stehen wie Weihnachtskerzen auf den Ästen. Da die Zapfen der Tanne am Baum zerfallen, stammen am Waldboden liegende Tannenzapfen in Wirklichkeit regelmäßig von Fichten. Nadelbäume wie Blaufichte, Nordmanntanne und Co. haben der Weißtanne zwar in den guten Stuben den Rang abgelaufen, aber draußen in den Wirtschaftswäldern, da gewinnt Abies alba wieder an Bedeutung. Neben Bergahorn, Buche, Douglasie, Eiche und Kiefer gilt sie Forstleuten im Zuge des Klimawandels als eine der entscheidenden Baumarten. Denn es hat sich gezeigt, fährt einer der häufiger werdenden gewaltigen Stürme in den Wald, steht die Weißtanne standhafter als andere Waldbäume da. Grund dafür ist das mächtige, herzförmige Wurzelwerk. Zuweilen reicht es bis in eine Tiefe von 1,60 Meter und neigt dem Übrigen dazu, unterirdisch links und rechts mit ihresgleichen zu verwachsen. Oberirdisch garantiert das natürlich noch einmal zusätzlichen Halt. Doch das ist bei weitem nicht der einzige Grund, weswegen die Weißtanne beim Waldumbau in klimatolerante Forste als Hoffnungsträgerin gilt, betont Olaf Schmidt von der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Und die Tanne erreicht mit der Pfahlwurzel auch tiefer liegende Schichten, kann dann von unten auch Nährstoffe, Calcium, Magnesium zuführen. Sie kann sich dann auch besser mit Wasser versorgen aus tieferen Bodenschichten. Deswegen eben vielleicht im Klimawandel eine interessante Alternative, weil sie aufgrund ihrer Nadelmorphologie und ihrer tiefen Pfahlwurzel dem trockenen Sommern und trockenen klimatischen Bedingungen, wie wir sie vielleicht im Klimawandel zu erwarten haben, besser widerstehen kann als die Fichte. Nichtsdestotrotz steht die Tanne in 4 Bundesländern auf der roten Liste der gefährdeten Pflanzenarten. Auch die 3. Bundeswaldinventur, die im 10-jährigen Turnus von Bund und Ländern im Sinne einer nationalen Nachhaltigkeitskontrolle im Wald durchgeführt wird, hat gerade einmal einen Tannenanteil von 2,5% in unseren Forsten ergeben. Dabei spricht längst niemand mehr vom Tannensterben oder Waldsterben. Wir sprechen häufig vom Sorgenkind, wenn man an die Waldschäden der 80er, 90er Jahre denkt. In den 80er Jahren hat man sie als die Mimose unter den Baumarten verschrien und niemand mehr wollte mehr auf Tanne setzen, wegen der enormen Schäden, die sie damals zeigte, der abnehmenden Vitalität, des Absterbens. Wir wissen heute, dass Schwefeldioxid hier eine große Rolle spielt und eben durch die Entlastung, durch die Großfeuerungsanlagenverordnung weniger Schwefeldioxid heute vorhanden ist und die Tanne hat sich erholt. Worin die Stärke der Tanne besteht, erläutert der Forstmann und ehemalige Leiter des staatlichen Forstamtes Villingen im Schwarzwald, Wolf Hockenjoos, in seinem Buch Tannenbäume. Es gibt keine zweite Baumart, die so leicht und sicher natürlich verjüngt werden kann. Auf jedem Standort, sei er sauer oder basisch, sei er feucht oder trocken, sei es im Thüringer Wald, im Bayerischen Wald, in den Kalkalpen oder auf jedem Standort außerhalb der natürlichen Verbreitung. Eine besondere Eigenschaft der Weißtanne ist auch ihre Schattentoleranz. Tannenkeimlinge können noch überleben, wenn es anderen Baumarten bereits viel zu dunkel ist. Denn zur Überlebensstrategie der Tanne gehört es, dass sie bei Lichtmangel unter großen alten Bäumen ihre Äste horizontal ausbreitet. So fängt sie noch die winzigste Lichtmenge auf. Alle Lebensfunktionen werden dann auf ein Minimum reduziert. Diese Art von Schattenschlaf darf man sich ähnlich wie einen tierischen Winterschlaf vorstellen. Bis zu 150 Jahre kann die Tanne in dieser Warteposition verharren. Fällt dann einer der betagten Nachbarbäume, küsst auf einmal Licht die Tanne aus ihrem Dornröschenschlaf. Plötzlich schießt sie sprichwörtlich in die Länge und Breite. Der vermeintliche Kümmerling kann sich dann im Laufe der Jahrzehnte doch noch zum mächtigsten Baum des Waldes mausern. Aber so betont Martin Hensel vom Bund Naturschutz. Die heutige Verbreitung der Tanne spiegelt jetzt nicht das Potenzial dieser Baumart wider, sondern ist ganz wesentlich dadurch geprägt, dass das Wild, insbesondere die Rehe, die Tannennadeln sehr gerne mögen, die jungen Tannen verbeißen und zu hohe Wildbestände dazu führen, dass die Tanne aus der Waldgesellschaft vertrieben wird, weggebissen wird. Früher war das anders. Da war die Tanne eigentlich ein regelmäßiger Begleiter der Buchenwälder. Noch im 17. Jahrhundert kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die Tanne sogar häufiger als der heutige Brotbaum der Forstwirtschaft die Fichte in den Wäldern war. Anno dazumal war Tannenholz im Gegensatz zu heute sehr begehrt. Forstexperte Olaf Schmidt erinnert, Im Mittelalter wurde Tanne genauso wie Fichte zum Beispiel in unseren Fachwerkhäusern verbaut oder bei den berühmten Holzbrücken im Emmental wurde Fichtenholz genauso wie Tannenholz verwendet und die sind 200 Jahre alt und stehen heute noch dem heutigen Verkehr zur Verfügung. Ob als Schindeln auf Dächern oder als tragende Balken in Dachstühlen, wie im Freiburger Münster oder in der Landshuter Stadtpfarrkirche St. Martin, die Tanne stand im Mittelalter hoch im Kurs. Und weil ihr Holz auch bei Nässe dauerhaft haltbar ist, wurden tannene Rammpfähle beim Bau von Hafenanlagen, Stauwehren und Schleusen eingesetzt. Auch das königliche Schloss in Amsterdam soll wegen des moorig-feuchten Untergrundes auf rund 14.000 Tannenholzpfählen errichtet und deswegen architektonisch als 8. Weltwunder gefeiert worden sein. Legendär sind auch die sogenannten Holländer-Tannen. So bezeichnete man die gerade gewachsenen Tannengiganten, die vor allem bei den niederländischen Schiffsbauern sehr gefragt waren. Diese sehr langen Stämme mit besonders großem Durchmesser kamen vornehmlich aus dem Schwarzwald. Neben der Verwendung als Konstruktionsholz war Tannenholz auch besonders begehrt im Geigenbau. Also die alten Geigenbaumeister Stradivari zum Beispiel haben extra ausgesuchte Tannenstämme verwendet, um daraus die Deckel ihrer Geigenkästen herzustellen. Und weil man Angst hatte, dass die mächtigen Tannenstämme, wenn sie nach dem Fällen zu Boden krachen, ihre Schwungkraft verlieren, hat man also diese Geigenstämme angebunden und mit Seilen dann sanft zu Boden gelassen, damit also dieses Holz nicht in der Qualität durch den Aufprall gemindert wird. Also nach heutigem Wissen würde es nicht gemindert, aber wir leben heute in einer sehr kurzlebigen Zeit. Unser Wissen reicht eigentlich, also dieses Wissen, auf das wir uns heute berufen, nicht so weit zurück. Und also ich glaube, dass da, wenn wir mehr auf dieses alte Wissen hören würden, wir schon manche positive Überraschung noch erleben würden. Besser klingende Geigen zum Beispiel oder Holz, was sich ganz anders verhält, nur weil es zu einem anderen Zeitpunkt geschlagen wurde, auf einem anderen Standort gewachsen ist. Also das sind so Eigenschaften, die Menschen, die mit Holz arbeiten, natürlich schätzen, die aber in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo es nur nach Normen geht und nach Produktionsausstoß, überhaupt keine Rolle mehr spielen. Nadelbaumarten wie Fichte, Kiefer, Lärche und Douglasie bilden Harzkanäle im Holzgewebe aus, also Kammern mit Harzbalsam, vergleichbar unseren Adern. Im Fall einer Verletzung kann so die Wunde verklebt werden. Bei der Tanne kennt man eine derartige Harzbildung nur in der Rinde. Und deswegen, so Martin Hensel, eignet sich Tannenholz im Gegensatz zu Fichte bestens für den Fenster- und Saunabau, für Möbel, Dielen und Wintergärten. Und was im 17. Jahrhundert der Holländer Holzhandel war, ist für heutige Forstleute mit ehrwürdigen Alttannenbeständen der Export nach Japan. Starkes Weißtannenholz wird dort zu Holzhäusern und Servierbrettchen für die japanische Küche verarbeitet, aber auch zu Totenbrettern für kultische Zwecke. Das ist kaum verwunderlich, steht die Weißtanne doch für den Lebenswillen und gilt als Sinnbild für Unsterblichkeit. Ein Baum der Wiedergeburt. Betrachtet man als Waldbesucher eine Weißtanne, dann erklärt sich von selbst, warum sie seit Urzeiten als Symbol für Größe, Schönheit, Weisheit, Würde, aber auch für Stärke gilt. Und gerade diese sprichwörtliche Stärke der Tanne wird die Benediktinerin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen zu folgender Einschätzung veranlasst haben. Die Tanne ist mehr warm als kalt und enthält zahlreiche Kräfte. Sie ist ein Sinnbild der Stärke. Geister hassen Tannenholz und vermeiden Orte, an denen sich solches befindet. Wenn jemand Herzbeschwerden bekommt, muss er sich zuerst über dem Herzen mit einer Salbe einreiben. Auf die heilende Wirkung von Harz, Nadeln, Sprossen und Zapfen der Weißtanne haben auch Volksheilkundler wie Pfarrer Sebastian Kneip geschworen. Martin Hensel? Es gab Verwendungen, das Terpentin aus dem Tannenharz, das sogenannte Straßburger Terpentin, wie es im 18. Jahrhundert genannt wurde, als Wund- und Heilsalbe. Pfarrer Kneip hat zum Beispiel allen Vielrednern empfohlen, zweimal in der Woche einen Aufguss, einen Tee aus grünen Tannenzapfen zu trinken. An den herben Geschmack würde man sich schon gewöhnen, aber es würde die Stimme weich und geschmeidig machen und die Kraft zum Reden erhalten. Kleinen Kindern hat man Tannenzapfen und das Kopfkissen gelegt, damit sie besser schlafen. allen Menschen mit Problemen in den Atemwegen, hatte man empfohlen, frisch geschnittene Tannenzweige im Schlafzimmer aufzustellen. Auch hier wieder der Gedanke, ätherische Öle, die aus den Nadeln sich im Raum verbreiten, sorgen hier für Entspannung und guten Schlaf. Stärke und Kraft, die man der Tanne zuschreibt, haben bereits in vorchristlicher Zeit dazu geführt, dass sie bei germanischen Winterkulten eine herausragende Rolle gespielt hat. So wurden zur Wintersonnenwende Tannenbäumchen aufgestellt, als Symbol für die wiedererwachende Natur, für die länger werdenden Tage, für praktisch den Sieg des Lebens über den todbringenden Winter. Und da war es natürlich naheliegend, eine Baumart auch auszuwählen, die in besonderer Art und Weise diese Stärke, diesen Überlebenswillen verkörpert, wie es die Tanne ja tut. Die Tanne, die als kleines Bäumchen jahrzehntelang im dunkelsten Schatten ausharren kann und wenn sie Licht bekommt, dann wieder das Wachsen anfängt. Die zur Wintersonnenwende aufgestellten Tannenbäumchen der vorchristlichen Zeit wurden dann natürlich im Rahmen der Christianisierung auch aufgegriffen. Die Kulte waren so stark, diese Lichtkulte, dass man sie der Bevölkerung nicht verbieten konnte, sodass also das umgewidmet wurde. Und die ersten Quellen gehen eigentlich heute davon aus, dass etwa 1539 im Straßburger Münster das erste christliche Tannenbäumchen aufgestellt wurde, um diesen heidnischen Aberglauben gewissermaßen in geordnete Bahnen zu lenken. Heute singen wir zwar an Weihnachten mit mehr oder weniger Inbrunst O Tannenbaum, O Tannenbaum, aber in den meisten Fällen handelt es sich bei dem so besungenen Baum neben dem Gabentisch eben doch nur um eine Nordmanntanne oder eine Fichte. Dabei würde sich eine Weißtanne als Christbaum gut machen. Nicht nur wegen der gut voneinander abgesetzten Astquirle, auf denen sich Kerzen und anderer Baumschmuck leicht anbringen lassen, sondern auch wegen des anheimelnden Tannendufts, der sich dann im Weihnachtszimmer ausbreitet. O Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter, Donnerwetter, ich kam jetzt dahinter, du grünst auch im Winter so grün. Sie hörten Die Tanne, immer grün und viel besungen, von Chris Köhler. Es sprachen Caroline Ebner und Heinz Peter. Technik Regina Stärke, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.